Schon zu Hause gab es Schläge, sein Alter teilte mächtig aus. Deshalb war er schon als Kind überall lieber als zu Haus. Auch an der Schule war's nicht besser, auch dort hatte er kein Glück. Doch irgendwann lief das Fass über, irgendwann schlug er zurück. Auf einmal fühlte er die Stärke, auf einmal fühlte er die Macht. Von da an ließ man ihn in Ruhe, von da an wurde nicht mehr gelacht. Denn nun drehte er den Spieß um, begann mit seiner Tyrannei. Denn er hatte nichts vergessen, für ihn war's noch nicht vorbei. Und er ging den Weg der Rache, und der Hass, er fraß ihn auf. Und er konnte nicht mehr klar denken, vor lauter Wut in seinem Bauch. Er war sensibel wie eine Bombe, seine Faust war stets geballt. Und seine Antwort auf Probleme war immer nur Gewalt, immer nur Gewalt. Faust war stets Gewalt und seine Antwort auch.